3D. 3D. Übersetzen Sie. Я хотел бы открыть счет до востребования. Ich möchte ein Girokonto eröffnen. Я хотела бы перевести деньги господину Уокеру. Ich möchte Herrn Walker Geld überweisen. Не могли бы вы дать мне бланк перевода? Können Sie mir einen Überweisungsauftrag geben? Я хотел бы внести деньги на мой сберегательный счет. Ich möchte Geld auf mein Sparkonto einzahlen. Образуйте предложение с модальными глаголами. Er trinkt keinen Kaffee. Dürfen. Er darf keinen Kaffee trinken. Das Geld kommt am 15. Sollen. Das Geld soll am 15. kommen. Wenn Sie Ihr Konto überziehen, zahlen Sie Zinsen. Müssen. Wenn Sie Ihr Konto überziehen, müssen Sie Zinsen zahlen. Die Schuberts eröffnen ein Sparkonto. Wollen. Die Schuberts wollen ein Sparkonto eröffnen. Sie spart Geld für den Urlaub. Möchten. Sie möchte Geld für den Urlaub sparen. Ich helfe Ihnen beim Ausfüllen des Formulars. Können. Ich kann Ihnen beim Ausfüllen des Formulars helfen.